Erster, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern woanders hineinklettert, ist ein Dieb und Räuber. Zweiter, der aber, der durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Dritter, der Türhüter öffnet ihm die Tür. Die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Vierter, wenn er alle seine Schafe hinausführt, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Fünfter, einem Fremden folgen sie aber nicht. Sie fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Sechster, Jesus erzählte ihnen dieses Gleichnis. Aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Siebter, dann sagte Jesus wieder zu ihnen, ich sage euch wirklich, ich bin die Tür für die Schafe. Achter, alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Neunter, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Futter finden. Zehnter, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es reichlich haben. Elfter, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Zwölfter, der bezahlte Arbeiter ist kein Hirte. Die Schafe gehören ihm nicht. Er sieht den Wolf kommen. Dann lässt er die Schafe allein und flieht. Der Wolf raubt die Schafe und jagt sie auseinander. Dreizehnter, er ist nur ein bezahlter Arbeiter. Die Schafe sind ihm nicht wichtig. Vierzehnter, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Fünfzehnter, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Sechzehnter, ich habe noch andere Schafe. Sie sind nicht aus diesem Stall. Ich muss auch sie führen. Sie werden meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde und einen Hirten geben. Siebzehnter, deshalb liebt mich der Vater. Ich gebe mein Leben, damit ich es wieder zurückbekomme. Achtzehnter, niemand nimmt es mir weg. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht, es zu geben und es wieder zu bekommen. Diesen Befehl habe ich von meinem Vater erhalten. Neunzehnter, wieder stritten sich die Juden wegen dieser Worte. Zwanzigster, viele von ihnen sagten, er hat einen bösen Geist und ist verrückt. Warum hört ihr ihm zu? Einundzwanzigster, andere sagten, das sind keine Worte von jemandem mit einem bösen Geist. Kann ein böser Geist Blinden die Augen öffnen? 22. Es war das Tempelweihfest in Jerusalem. Es war Winterzeit. 23. Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. 24. Die Juden kamen zu ihm und fragten, wie lange lässt du uns im Ungewissen? Wenn du der Christus bist, sag es uns klar. 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Taten, die ich im Namen meines Vaters tue, zeigen, wer ich bin. 26. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir. 28. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals sterben. Niemand kann sie mir wegnehmen. 29. Der Vater hat es mir gegeben. Er ist größer als alle anderen. Niemand kann etwas aus der Hand des Vaters rauben. 30. Ich und der Vater sind eins. 31. Wieder nahmen die Juden Steine. Sie wollten ihn steinigen. 32. Jesus antwortete ihnen, ich habe euch viele gute Taten von meinem Vater gezeigt. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? 33. Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat. Wir steinigen dich, weil du Gott beleidigst. Du bist ein Mensch, aber du machst dich selbst zu Gott. 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? 35. Gott nannte jene Menschen Götter, zu denen sein Wort kam. Und die Schrift kann nicht falsch sein. 36. Der Vater hat mich geheiligt und in die Welt gesandt. Könnt ihr zu mir sagen, du beleidigst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? 37. Wenn ich nicht die Taten meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. 38. Aber wenn ich sie tue, dann glaubt den Taten, auch wenn ihr mir nicht glaubt. So erkennt ihr, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. 39. Sie wollten ihn wieder fangen. Aber er entkam ihnen. 40. Er ging wieder über den Jordan. Er ging an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er. 41. Viele Leute kamen zu ihm und sagten, Johannes hat keine Wunder getan. Aber alles, was Johannes über diesen Mann sagte, war wahr. Dort glaubten viele Menschen an ihn. 42. Viele glaubten an ihn.